Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Knapp 2 Stunden mit allerlei mehrstimmigen Gesangskunstwerken gibt's. Am Mikrofon ist Michael Frank. In my dreistimmiger Satzgesang der himmlischen Art von den Roaches, anno 1979. Die Botschaften der Schwestern, die in den schwelgerischen Gesangsakkorden stecken, sind allerdings doch etwas bissiger. Ein Kunstgriff, den die Roaches des Öfteren angewandt haben. Hammond Song heißt die Ouvertüre der Soundcheck-Folge und hier heißt es zum Beispiel: Wenn du runter nach Hammond gehst, wirst du nie zurückkommen. Meiner Meinung nach liegst du falsch. Wir werden dich zwar immer lieben, aber darum geht's hier nicht. Wenn du mit dem Typ da gehst, kannst du uns vergessen. So wie ich das sehe, wäre das bloß unbewusste Selbstaufgabe von dir. Komm schon, du lügst mich an. Ironie, Doppelbödigkeit, viel Gefühl und alle möglichen Mehrstimmabenteuer zwischen Barbershop-Gesangsharmonien, irischen Melodien und sogar eine Version von Händels Halleluja-Chor gibt es in dieser Form wahrscheinlich nur von den Roaches. Ihr letztes gemeinsames Album liegt meines Wissens schon 11 Jahre zurück. Der Hammond-Song kam aber vom Debütalbum der Roaches aus dem Jahr 1979. Produziert wurde es von King Crimson-Gründer und Bewahrer Robert Fripp und dessen unverkennbare Gitarrenmelodien schmückten auch den Hammond-Song der Roaches. Das Gesangstrio war 1976 in New York gegründet worden. Die beiden älteren Roaches, Maggie und Terry, hatten schon 1972 durch ihren Background-Gesang auf einer Paul Simon-LP auf sich aufmerksam gemacht. There Goes Rhymin' Simon. Das Duo-Album von Maggie und Terry aus dem Jahr 75 blieb wenig beachtet, aber im folgenden Jahr kam die jüngste der drei Schwestern hinzu, Sozzy heißt sie, mit Doppel-Z. The Roaches waren geboren. Die nächste Sängerin begann ihre Karriere in einer relativ rabiaten Post-New-Wave-Band Ende der 80er Jahre. Musik studiert hat sie auch an einem richtigen Konservatorium. Unter anderem beschäftigte sie sich dort intensiv mit sogenannter Avantgarde-Musik, etwa der von Karl-Heinz Stockhausen. Oxygen joyfully drives through a night. Vor 2 Jahren erschien das Björk-Album Medulla. Die Platte konzentriert sich ganz auf die Stimme als Ausdrucksmittel und nicht nur auf die von Björk. Der Song, der gerade hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk zu hören war, heißt Triumph of a Heart und hier war neben Björk unter anderem noch Gregory Pernhagen zu hören. Er wird im Kleingedruckten als Human Trombone identifiziert, als derjenige also, dessen Stimme eine Posaune imitiert. Für die Hip-Hop-Beats sorgte unter anderem Razzell ebenfalls mit der Stimme. Andere Stimmen auf Björks Medulla-Album sind die von Mike Patton und Robert White und die von einem großen Chor aus Björks Heimat Island. Kommerziell waren die mehrstimmigen Gesangsabenteuer der Platte sicher ein Wagnis. Spannend ist die Platte allemal. In der 2. Soundcheck-Stunde gibt's deshalb noch eine 2. Nummer von dieser Platte. Die Kunst, mehrstimmig zu singen, begegnet einem oder einer oft an unerwarteten Orten. Hier sind 2 Lieder, in denen schon mit nur 2 parallel geführten Stimmen Erstaunliches präsentiert wird. Blitzo, Blitzo, Blitzo, Blitzo ist die Sensation. Ist jemand unter Ihnen, der nicht weiß, was Blitzo ist? Dann werden wir es erklären, damit's keiner mehr vergisst. Mit Blitzo weicht man Wäsche ein, mit Blitzo kocht man aus. Und jede Hausfrau hat Blitzo stets in ihrem Haus. Weil Blitzo reinigt Böden, Fenster, Möbel und Geschirr. Bestecke, Gläser, Tafel, Silber, auch die Ofentür. Mit Blitzo ist das Leben einfach nur mehr ein Genuss. Im Nu ist jeder Fleck mit Blitzo weg, auch Staub und Ruß. Das war jetzt nur eine Kleinigkeit, der Blitzo-Verwendungsmöglichkeit. Doch nun werden Sie staunen, ganz bestimmt erfahren Sie, wozu man Blitzo außerdem noch nimmt. Im Sommer, wenn es heiß ist und die Sonne dich versenkt, dann gib mit Wasser Blitzo dir ein köstliches Getränk. Und hast du gar im Winter, der erkältet deinen Bauch, gib Blitzo deinen heißen Tee, den wärmen tut es auch. Und klappt deine Verdauung nicht, dann mach dir nichts daraus. Nimm abends etwas Blitzo und am Morgen ist's heraus. Und lassen dir darauf deine Gedärme keine Ruhe. Nimm ebenfalls vom Blitzo und der stopft dich wieder zu. Mit Blitzo entfernt man jedes Haar. Als Haarwuchsmittel ist es wunderbar. Und man blombiert die Zähne jetzt. Mit Blitzo, Blitzo, Blitzo, Blitzo, sodass es nur so blitzt. Auch Blitzo leimt und klebt auf mit Papier und Holz auch bei. Mit Blitzo betoniert man Fundamente, schweißt man Schall. Mit Blitzo löscht man Feuer, heizt man Öfen, bäckt man Brot. Und Wanzen, Fliegen, Mäuse macht das Blitzo Mause tot. Mit Blitzo fährt man Auto anstatt Diesel oder Sprit. Mit 5-6 Tropfen Öl ergibt das Blitzo einen Kitt. Und nehmen Sie zum Blitzo ein paar Löffel schwarzen Teer und streichen Ihre Möbel, Sie erkennen sie nicht mehr. Auch ob Sie's glauben oder nicht, Blitzo ist ein prima Brotaufstrich. Als Küchenwürze ohne Zahl ist Blitzo, Blitzo, Blitzo, Blitzo, Blitzo, Blitzo ideal. Durch Blitzo im verdünnten Zustand wird man gerne schlank. Doch konzentriert genossen macht es dicker, Gott sei Dank. Das Blitzo mit Menthol macht roten fest wie ein Kamel. Mit Blitzo wachsen Säuglinge 3-4-5-mal so schnell. Mit Blitzo putzt man Schuhe schwarze, braune, wie man weiß. Und reinstes Weiß ist nicht bei Blüten, sondern Blitzo weiß. Und wünschen sich die kleinen Kinder ein Geschwisterlein. Dann streuen sie abends etwas Blitzo in das Fenster rein. Professor Picard nimmt heute Blitzo mit Männer in die Stratosphäre fliegt. Und ohne Blitzo werden der Nanga Barbatump und Everest bis heute noch nicht besiegt. Verwenden Sie in Zukunft nur mehr Blitzo zum Panieren. Wenn's heiß ist, im Blitzo gurgeln, müssen Sie probieren. Die Husten, Schnupfen, Ischias, geblickt am Rheumagicht. Da hilft der Blitzo, Blitzo, Blitzo, alles andere nicht. Denn Sportlern und Politikern gibt Blitzo Energien. Denn wie Sie jetzt schon merken, ist im Blitzo alles drin. Und was im Blitzo drin ist, das gibt Blitzo restlos her. Und wollen Sie es stärker noch, dann nehmen wir's einfach mehr. Mit Blitzo geht man schlafen und mit Blitzo steht man auf. Mit Blitzo fängt das Leben an, mit Blitzo hört es auf. Wenn Blitzo nicht erfunden wäre, dann müsste erfunden sein. Es wird Zeit, dass wir es aufhören, denn uns fällt schon nichts mehr ein. Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma ville et sans ce qui m'oppresse, j'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu, destination inconnue, j'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand j'ai pris sa main parlant avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur. D'un ton charmant un peu moqueur, en un instant j'ai pris son cœur. Puis je proposais fort galamment, venez avec moi au flacon restaurant. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Chose bizarre, un matin par hasard, elle avait dû se lever du mauvais pied. Elle m'a dit pars et d'un seul coup d'un seul j'ai bondi du lit, je me suis habillé. Je l'ai quitté, j'ai rien perdu. Destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. J'étais un peu peiné, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était revenue dans mon compartiment. Le train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Mais quand elle prit ma main pour se faire pardonner, tout contre mon épaule, elle s'est appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien. Intéressé, me laissant briser. Je l'écoutais et je goûtais les mots très doux que tout bas elle disait. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Depuis ce jour nous ne nous sommes jamais quittés. Elle l'homme si gentil qu'elle a su me garder. Charles Aznavour und Pierre Roche anno 1948 mit einer Eigenkomposition über die Liebe, gestohlene Küsse und die Abfahrt eines Schnellzugs. Départ Express heißt die Nummer, zu finden auf einer Billig-Kompilation mit lauter Chansons zum Thema Eisenbahn. Membran ist das Label aus Hamburg, das die Platte dieses Jahr veröffentlicht hat. Chanson Ferroviaire heißt das schöne Stück. Vor Charles Aznavour und Pierre Roche gab es ein Duo aus Österreich, Perron und Knapp. Leider ist deren Fontana-LP Die große Lachparade nicht datiert, aber vermutlich stammen die Aufnahmen vom Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre. Der Song über das Wundermittel Blitzo ist eine Eigenkomposition der zwei und für mich ein Meilenstein, was virtuoses Schnellsingen und Artikulation angeht. Die meiste Zeit singen die beiden hier die gleichen Noten, ab und an werden parallele Terzen daraus, an sich schon nicht so leicht, wie sich das vielleicht anhört, aber dann noch in diesem Tempo mit dieser Textverständlichkeit, Respekt. Hier ist mehrstimmiger Gesang aus einer anderen Tradition. Bye.

when I grow mad. Never had time to stop and wonder why. Can't quit, act one taste, it's waste time to die. Whoa. You better remember what I told you. John Renner better open this, because if you get sued, that's all she knows. Kiss again. Das war eine Trilogie mit mehrstimmigem Gesang zwischen Jazz und Gospel. Der langsame Song zu Beginn kam von den Sweet Inspirations und heißt Why Am I Treated So Bad? Ein Song, den einige vielleicht noch in der Coverversion von Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity kennen. Komponiert wurde er vom Leiter der Staples Singers von Roebuck Staples. Die Sweet Inspirations nahm den Song nun 1967 auf. Sie veröffentlichten diverse Platten unter eigenem Namen. Ansonsten betätigten sie sich zum Beispiel als Background-Sängerin von Aretha Franklin oder Wilson Pickett. Bekannt ist vielleicht noch, dass die Leiterin des vierköpfigen Ensembles, Sissy Houston, die Mutter von Whitney Houston ist. Why Am I Treated So Bad in der Interpretation der Sweet Inspirations ist vor kurzem auf einer weiteren exzellenten Sammel-CD des Londoner Labels Soul Jazz wieder veröffentlicht worden. Soul Gospel Volume 2 heißt die Platte. Sie präsentiert ein Gesangs- und Groove-Highlight nach dem anderen, meistens aus den 70er und 60er Jahren. Clara Ward und die Staples Singers sind bekanntere Interpreten von Soul Gospel Volume 2. Die meisten Nummern auf der CD sind von obskureren Acts. Gemeinsam ist allen eine Intensität, die man im Mainstream Soul oder dem, was sich heute R&B nennt, scheint's peinlichst zu vermeiden sucht. Nach den Sweet Inspirations kam The Fifth Dimension aus Los Angeles. Neben Hitware wie Up, Up and Away hatten die beiden Sängerinnen und drei Sänger noch eine Menge mehr im Angebot, zum Beispiel die jazzigen Harmonien und Lautmalereien der Nummer Dimension 5. Zu finden auf einem gleichnamigen Billig-Sampler der Fifth Dimension aus dem Jahr 1970. Am Ende der mehrstimmigen Trilogie gab es die wirklich unglaublichen Pointer Sisters mit einer im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Version des Bebop-Klassikers Salt Peanuts. Ruth, Anita Bonny und June Pointer sind Töchter eines Prediger-Ehepaares und begeisterten schon als Kinder Nachbarn mit ihrem Gesang. Natürlich spielte Gospelmusik zunächst die entscheidende Rolle. Ihr erstes eigenes Album erschien 1973, 1974 gab es dann Album Nummer 2, That's a Plenty, und darauf ist auch diese Version von Salt Peanuts. Die Spitzenrhythmusgruppe bei der Nummer darf nicht unerwähnt bleiben, Gaylord Birch, Schlagzeug und Ron McClure, Kontrabass. Klavier spielte Herbie Hancock. Der Albumtitel That's a Plenty ist für mich auch eine Art Motto der Pointer Sisters. In ihrer Anfangszeit, also vor den Disco-Hits der 80er Jahre, brillierten die Pointer Sisters wie in einem Varieté mit allen möglichen Stilrichtungen. 20er und 30er Jahre Jazz gab's, Bebop wurde zelebriert, Blues, Soul und auch Country und Western. Leider ist zu vermelden, dass die jüngste der vier Pointer Sisters, June, am 11. April diesen Jahres im Alter von 52 Jahren an Krebs gestorben ist. Nach vier- und fünfstimmigen Gesangssätzen zurück zur Kunst des zweistimmigen Gesangs. Wenn Buddy und Julie Miller zusammen singen, hat das in meinen Ohren immer einen ganz besonderen Reiz. Woran das liegt, in welchen wechselnden Intervallen die beiden singen, habe ich noch nicht herausgehört, aber berührend klingt's auf jeden Fall. Buddy und Julie Miller aus den USA anno 2001 mit einem Song von Richard Thompson aus England, Keep Your Distance. Fate has brought us here today. If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Um die Schönheiten von mehrstimmigem Gesang geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade natürlich die Beatles mit der Schlussnummer der LP A Hard Day's Night aus dem Jahr 1964. I'll Be Back heißt der Song. Zu hören ist da ein dreistimmiger Gesangssatz. John Lennon singt die Hauptmelodie, Paul McCartney singt dazu parallel, meistens in Terzen, und eine Stimme, vermutlich die von George Harrison, hält ein und denselben Ton über mehrere Takte und Akkordwechsel hinweg, was hier wohl die besondere Note ausmacht, neben den Wechseln zwischen Dur und Moll. Die Beatles hatten bekanntlich nicht nur Rock'n'Roller als Vorbilder, der Harmoniegesang der beiden Everly Brothers wird von Fachleuten oft als prägender Einfluss auf sie genannt. Vor den Beatles gab es denselben Song in einer Neufassung für Chor von Joshua Rifkin. 1965 bekam der damals 21-jährige Joshua Rifkin den Auftrag, für das Weihnachtsgeschäft Beatles-Songs im Barockgewand zu arrangieren und aufzunehmen. Zwischen Idee zum Unternehmen und Auslieferung an die Plattenläden vergingen nur 5 Wochen. Rifkin schrieb die Arrangements, ein Notenkopierunternehmen am Broadway sorgte für die Reinschrift der einzelnen Orchester- und Chorstimmen, Musiker wurden gemietet, die Platte aufgenommen, gepresst, Cover gedruckt. Wie gesagt, alles in 5 Wochen. Joshua Rifkin sagte einmal dazu, er hätte damals gut nachfühlen können, was es für Komponisten wie Bach und Händel bedeutete, in schneller Folge mit Auftragswerken wie Kantaten aufwarten zu müssen. Joshua Rifkins The Baroque Beatles Book ist endlich dieses Jahr erstmals nach Jahrzehnten neu aufgelegt worden von dem Label Collector's Choice Music. Der nächste Musiker ist schon seit etwa 40 Jahren ein weltbekannter Musiker. Die meisten kennen ihn als Spezialisten für Powerchords und intelligente Songs, aber in all den Artikeln und Büchern von Musikspezialisten über ihn habe ich noch nie angemessen gewürdigt gesehen, dass er auch ein Spezialist für interessante Chorgesänge ist. Can't be distracted by the specter. never had a start. Your vow reveals the glory that's hidden in your heart. Face dances tonight, faith chances your life. Face dances tonight, faith chances your life. Your skin is fine china, white as winter snows. Your lips are always shining, turning up your nose. Face dances tonight, faith chances your life. Face dances tonight. Pete Townsend mit Face Dances Part 2 von seinem 82er Soloalbum All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Die Kombination der beiden zuvor einzeln präsentierten beiden Background-Chöre am Ende zusammen ist in meinen Ohren ein Meisterwerk in puncto Kontrapunkt. Eigenständige Melodien, die sich überlagern, aber nicht stören. Und all das im Fünfvierteltakt. Um mehrstimmige Gesänge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren Ginto und Kuto, zwei elfjährige Mädchen aus Indonesien. Laut CD-Booklet singen die beiden Teile von verschiedenen Liedern ganz frei, ohne zu versuchen, ihre Stimmen zu koordinieren. Dit ist der Name des Gesangsstils. Die Aufnahme entstand 1976 und ist in einer musikwissenschaftlich fundierten 3-CD-Edition mit Gesängen aus aller Welt wiederveröffentlicht worden. Noch ein erstaunliches Stück aus dieser Sammlung des Labels Harmonia Mundi gibt's zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde nach den Deutschlandfunk-Nachrichten ab 2.05 Uhr. Zum Schluss der ersten Stunde mit mehrstimmigen Gesängen den Anfang einer Komposition von Magma-Chef Christian von Der. Im Original heißt das Werk Mechanik Destructive Commando, zu hören ist aber jetzt ein Ausschnitt aus einer Version für Kinder- und Jugendchor sowie Instrumentalisten. In Gaston Tavels Version geht es um die Hexe Baba Yaga. Die Musik aber bleibt im Wesentlichen die Magma-Originalmusik. Es ist der 15. Oktober 1995.